SWR 2 Hörspiel. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hören die dritte Sendung einer fünfteiligen Folge. Regie führt Claire Schimmel. Ich will mich besinnen, wie ich jetzt auf das fließende Wasser, das inzwischen ein verschilfter, ausgetrockneter Kanal ist, zurückblicke. Ob an seinen Ufern sich Merkzeichen befinden, an denen ich mir die Richtung seines Laufes zurückrufen kann. Einen Augenblick. Und ich bin wieder in Canterbury, wo ich in die Schule gehe. Wo ich bei dem Freund und Anwalt meiner Tante Betsy Trotwood, Mr. Wickfield, wohne und mich bei ihm und seiner Tochter Agnes sehr eingewöhnt habe. Wie sehr hat Agnes seit dem ersten Tag unserer Begegnung mein Leben und mein Wesen beeinflusst? Dennoch liebe ich sie nicht so, wie ich Emily liebe, deren Bild ich mir im Herzen bewahrt habe, über alle Entfernung hinaus. Denn ich habe sie seit der Hochzeit von Peggotty und Mr. Barkis nicht mehr gesehen. Und einige Zeit ist inzwischen vergangen. Und welche Wege hat mich das wandelbare Leben geführt, wie meine ständig in Geldverlegenheiten sich befindenden Freunde Mr. und Mrs. Micawber dieses Erdendasein gewöhnlich nennen. Was alles habe ich erdulden müssen, seit ich das Elternhaus in Blunderstone verließ und meinen Stiefvater Mr. Murdstone, der mich nach London schickte, wo ich bei Murdstone und Grimby Flaschen spülen musste. Und doch ist bei einem Unglück stets ein Glück, wie Mr. Micawber sich oft zu trösten pflegte. Und in diesem Falle war er mein Glück. Denn unsere Freundschaft in allem Elend gab mir Trost und Mut und Kraft, mich schließlich auf den Weg zu meiner Tante nach Dover zu machen. Eine beschwerliche Reise. Aber das letzte betrübliche Ereignis, von dem ich berichten musste. Wenn ich bedenke, was weiter geschah, die großzügige Hilfe meiner Tante, die für mich sorgte und mich in die Schule nach Canterbury zu Dr. Strong schickte, die fröhlichen Mittwoche mit Mr. Dick, den meine Tante ebenfalls in ihre Obhut genommen und vor dem trostlosen Dasein in einem Irrenhaus gerettet hatte, in das sein bösartiger Bruder ihn verbannen wollte. Mr. Dick, der mit seiner Denkschrift nie fertig werden wird, weil immer wieder und ganz gegen seinen Willen der enthauptete König Karl I. aus dem Jahre 1649 darin auftaucht, von dem er sagt, er habe einen Teil seiner eigenen Sorgen ihm, Mr. Dick, in den Kopf gesteckt. Wer ihn für verrückt hält, denkt mit wenig Liebe an die Menschen und kennt sie nicht sehr gut. Meine Tante hielt ihn ganz gewiss nicht für verrückt, sondern hielt sehr viel von seinem Urteil und seinem gesunden Verstand, wie sie stets sagte. Wenn ich also bedenke, was weiter geschah, so muss ich offen sagen, dass sich alles zum Besten in meinem Leben gewendet hat. Ich weiß nicht, ob ich froh oder traurig war, als meine Schulzeit in Canterbury zu Ende ging. Wenn ich an meine Freunde dort dachte, so fiel mir der Abschied sicherlich schwer. Aber aus anderen Gründen freute ich mich. Vage Ideen über die neu erlangte Selbstständigkeit, über die Wichtigkeit eines selbstständig gewordenen jungen Mannes, dessen Stimme ihren Kinderklang inzwischen abgelegt hatte. Auch die außerordentlichen Eindrücke, die ich nicht verfehlen würde, auf die Gesellschaft zu machen, lockten mich hinaus. Und so kommt es mir jetzt doch manchmal vor, als hätte ich die Schule ohne Kummer verlassen. Meine Tante und ich hatten manche ernste Beratungen über den Beruf, dem ich mich widmen sollte. ohne allerdings eine genügende Antwort auf ihre wiederholte Frage, was ich werden wollte, zu finden. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, wozu ich mich entschließen sollte. Und so kam meine Tante eines Morgens entschlossen zu mir, bat mich, neben ihr Platz zu nehmen und sie anzuhören. Ich will dir was sagen, Trott. Da diese schwierige Frage immer noch nicht gelöst ist und wir nicht wissen, was du werden willst, wir uns aber vor einem irrtümlichen Entschluss hüten müssen, so wollen wir lieber die Sache ein wenig aufschieben. Unterdessen musst du dich bemühen, sie von einem anderen Gesichtspunkt aus zu betrachten und nicht als Schuljunge. Dazu könnte dir eine kleine Veränderung von Nutzen sein. Was meinst du zu einer Reise? Wenn du zum Beispiel wieder in deine alte Heimat reistest und die, nun das sonderbare Weib, das deiner Mutter diente, deine Kinderfrau... Peggotty, antwortete ich. Ja, wenn du zu dieser Peggotty, Gott, was für ein heidnischer Name, führest und sie besuchtest... Als sie den Namen Peggotty aussprach, rieb sie sich die Nase, denn sie konnte ja diesen Namen noch immer nicht verzeihen. Das scheint mir nach allem das Natürlichste und Vernünftigste zu sein. Und ich bin überzeugt, dass du immer das Natürlichste und Vernünftigste lieben wirst. Was ich aber vor allem in dir zu sehen wünsche, Trott, ist ein tüchtiger Mensch, der seinen eigenen Willen hat und Entschlossenheit. Hierbei ballte sie die Faust. Und Entschiedenheit und Charakter, Trott, ein starker Charakter, der sich außer durch gute Gründe von niemandem und in keinerlei Weise bestimmen lässt. Ich versprach ihr, alles zu tun, sodass Hoffnung bestünde, so zu werden, wie sie es wünschte. Damit du im Kleinen anfängst, allein zu sehen und selbstständig zu handeln, lasse ich dich alleine reisen. Mit deiner hübschen Summe Geld und einem Koffer ausgerüstet, trat ich meine Reise an. 3 oder 4 Wochen lang stand mir nun vollkommen frei zu tun, was ich wollte, unter der einzigen Bedingung, dass ich eifrig Umschau halten, alle Wochen 3-mal schreiben und ganz genauen Bericht über mich geben sollte. Ich begab mich erst nach Canterbury, um von Agnes und Mr. Wickfield, in deren Haus ich die ganze Schulzeit verbracht hatte, Abschied zu nehmen. Agnes war sehr erfreut, mich zu sehen, und sagte mir, das Haus sei gar nicht mehr das alte, seitdem ich es verlassen hatte. Ich lachte. Ich bin auch nicht derselbe, wenn ich nicht hier bin. Mir ist, als fehlte mir die rechte Hand, wenn ich dich nicht habe, Agnes. Obgleich damit nicht viel gesagt ist. Denn in meiner rechten Hand ist kein Kopf und kein Herz. Jeder Mann, der dich kennt, zieht dich zu Rate, Agnes, und lässt sich gern von dir leiten. Jeder Mann, der mich kennt, verzieht mich, glaube ich. Nein. Es geschieht, weil du ganz anders bist als alle anderen. Freundlich und gut und du hast immer recht. Oh, Trotwood? Du sprichst, als ob ich eine von deinen ehemaligen Liebsten wäre. Von denen ich dir besser kein Wort erzählt hätte, da du mein Vertrauen so missbrauchst. Wie rot er wird. Aber ich werde dir trotzdem weiter vertrauen, Agnes. Das kann ich mir nun einmal nicht mehr abgewöhnen. Wenn ich Ärger habe oder mich verliebe, immer werde ich es dir sagen. Sogar wenn ich mich allen Ernstes verlieben sollte. Nun, du hast dich doch immer allen Ernstes verliebt, oder? Ja, aber das war damals. Da war ich noch ein Kind. Die Zeiten sind anders geworden, Agnes. Und ich vermute, ich werde gelegentlich einmal ernstlich ernst machen. Mich wundert nur, dass du selbst nicht ernst machst, Agnes. Nein, nein. Na? Jetzt bist du ganz rot geworden. Aber ich weiß, dass es nicht der Fall ist. Sonst hättest du es mir gesagt. Außerdem kenne ich auch keinen, der verdiente, dich zu lieben. Der muss erst noch kommen. Und ich muss zudem noch meine Einwilligung geben, bevor er dich lieben darf. Ich muss von heute an ein wachsames Auge auf alle deine Bewunderer haben. Wenn das alles im Leben wäre, Bewunderer zu haben. Nicht? Trotwood, ich möchte dich etwas fragen. Etwas, was ich sonst niemandem sagen möchte. Ja? Findest du nicht auch, dass mein Vater sich in letzter Zeit sehr verändert hat? Aber, Agnes... Es ist wahr, Trotwood. Du hast es auch bemerkt, nicht wahr? Er hat sich sehr verändert. Wir können es uns ruhig eingestehen und du musst mich nicht schonen und es verheimlichen. Du weißt, ich liebe ihn sehr, Agnes, und ich spreche niemals darüber. Aber da du mich fragst, ich glaube, er schadet sich durch den... Ja. Er trinkt viel mehr als früher. Und es bekommt ihm immer weniger. Er ist oft sehr angegriffen. Seine Hand zittert. Er spricht nicht deutlich und sieht verstört aus. Und dann ist etwas, was mich besonders beunruhigt. Uriah Heep macht sich ihm immer unentbehrlicher. Und das in seiner demütigsten Art. Ich traue ihm nicht, diesem Heuchler. Neulich sah ich Vater abends. Er hatte mich nicht bemerkt. Wie er den Kopf auf das Pult legte und wie ein Kind weinte. Einen Augenblick später hatte sie den Vater begrüßt und lehnte sich an seine Schulter. Der Ausdruck ihres Gesichtes war sehr rührend. Es sprach sich darin eine so tiefe Zärtlichkeit und Dankbarkeit gegen den Vater für alle seine Liebe aus. Ihr Blick bat mich so innig, selbst in meinen innersten Gedanken ihm nicht unsanft zu begegnen und kein strenges Urteil über ihn zu fällen. Ich verabschiedete mich von Agnes und ihrem Vater mit einem nicht besonders gelungenen Versuch, gefasst zu erscheinen, und nahm meinen Platz auf dem Bock der Londoner Postkutsche ein. Ich stieg im Goldenen Kreuz in Charing Cross ab, damals ein altes Haus in einer engen Gasse. Ein Kellner wies mich in das Frühstückszimmer, und ein Stubenmädchen führte mich in ein kleines Schlafzimmer, das wie eine Lohnkutsche roch und düster war wie eine Familiengruft. Man hatte eben keinen Respekt vor mir, und ich hatte immer noch das peinigende Bewusstsein meiner Jugend. Das Stubenmädchen nahm nicht die mindeste Rücksicht auf meine Meinung, und der Kellner war vertraulich gegen mich und bot sich meiner Unerfahrenheit als Ratgeber an, was ich mit viel Geld und schlechtem Essen bezahlen musste. Als ich eine halbe Flasche Sherry bestellte, nahm er die Gelegenheit wahr, den Wein aus den abgestandenen Resten mehrerer Karaffen zusammenzugießen. Als dieses Getränk dann auf den Tisch kam, schien es mir matt, und es waren jedenfalls mehr englische Brotkrumen darin, als in einem vollkommen reinen ausländischen Wein zu erwarten waren. Aber ich war dumm genug, ihn zu trinken und nichts zu sagen. Da ich heiter gestimmt war, beschloss ich, ins Theater zu gehen. Ich wählte das Covent Garden Theater und sah dort Julius Caesar und die neue Pantomime. Als die Vorstellung zu Ende war, ging ich tief beeindruckt von dem Gemisch aus Wirklichkeit und Märchenhaftigkeit auf der Bühne in meinen Gasthof zurück und blieb bis 1 Uhr im Frühstückszimmer und sah immer noch die Vorgänger auf der Bühne vor mir. Das Schauspiel nahm mich so in Anspruch, dass ich nicht mehr recht weiß, wann die Gestalt eines jungen Mannes, der mit geschmackvoller Nachlässigkeit gekleidet war, für mich eine Erscheinung aus dem wirklichen Leben wurde. Aber ich erinnere mich, dass ich seine Anwesenheit gewahr wurde, ohne sein Kommen bemerkt zu haben, indes ich noch nachdenklich vor dem Feuer saß. Endlich erhob ich mich, um zu Bett zu gehen. Auf dem Wege zur Tür ging ich an dem Fremden vorbei und erkannte ihn sogleich. Steerforth war es. Wie von einem heftigen Windstoß getrieben, flogen die Jahre zurück. Und ich sah uns beide herzlich befreundet in Mr. Creakles Schule, auf die mein Stiefvater mich verbannt hatte, als er mich das erste Mal von meiner Mutter trennte. Ich gedachte seiner früheren schützenden Rolle mit solcher Dankbarkeit. Und meine alte Liebe zu ihm regte sich so mächtig, dass ich mit klopfendem Herzen vor ihn trat und ihn begrüßte. Er sah mich an. Aber sein Gesichtsausdruck verriet kein Erkennen. Und so wandte ich mich abermals an ihn. Ich glaube, du hast mich vergessen, Steerforth. Mein Gott! Der kleine Copperfield! Gänseblümchen! Oh, Steerforth. Ich bin so glücklich, dich zu sehen. Komm, alter Knabe. Sag, wie kommst du hierher? Ich bin heute mit der Canterbury-Post hier angekommen. Eine Tante dort unten hat mich adoptiert und ich bin eben mit der Schule fertig und nun hier in London mich ein bisschen umzutun. Ja, und du, was machst du? Nun, ich bin, was man so nennt, Student in Oxford. Das heißt, ich muss mich dort semesterweise zu Tode langweilen lassen. Und jetzt bin ich auf dem Wege zu meiner Mutter. Es ist nicht weit von hier. Sie wohnt in Highgate. Du siehst prächtig aus, Gänseblümchen. Eigentlich viel zu erwachsen, um dich immer noch so zu nennen. Du darfst mich so nennen. Ich hab dich gleich wiedererkannt. Freilich, dich vergisst man auch nicht so leicht. Es ist eigentlich mehr eine Pflichtreise. Es ist ziemlich langweilig bei meiner Mutter, aber du weißt ja, ich muss eben hin. Ich war im Theater heute Abend. War ich auch. Mein Gott, dass ich dich hier wiedersehe. Ich war in Covent Garden und habe mir Julius Caesar angesehen. Was? Ich auch. War das langweilig? Ich war ganz begeistert. Ich habe nie etwas so Jämmerliches gesehen. In welchem Zimmer stehst du denn? Kellner? Sir? Wo haben Sie denn meinen Freund Mr. Copperfield untergebracht? Der Herr wohnt jetzt in Zimmer Nummer 44. Was zum Teufel, was soll das heißen, dass Sie Mr. Copperfield in ein kleines Loch über dem Stall stecken? Ja, sehen Sie, Sir, wir wussten nicht, dass Mr. Copperfield sich viel daraus macht, Sir. Mr. Copperfield kann natürlich Nummer 72 bekommen, das Zimmer neben Ihnen, wenn es gewünscht wird, Sir. Natürlich wird es gewünscht. Und zwar sofort. Sehr wohl, Sir. Du wirst lernen müssen, dir Respekt zu verschaffen, mein liebes Gänseblümchen. Sonst wirst du keinen Erfolg haben im Leben. Du kannst mir glauben, dass das mein Wunsch ist. Und ich habe auch schon einiges in dieser Hinsicht versucht, ohne dir allerdings von dem entsprechenden Erfolg berichten zu können. Nun, Übung macht den Meister. Aber sag, wie lange bleibst du in London? Ich weiß nicht. Ein paar Tage. Ich habe keine Eile und auch nichts Besonderes vor. Später werde ich in meine alte Heimat reisen, nach Yarmouth und nach Blunderstone. Vielleicht wirst du auch unsere alte Schule besuchen. An die ich nicht gerade die besten Erinnerungen habe. Aber. Außer natürlich, dass ich dich dort kennengelernt habe. Es war doch oft sehr schön dort. Ja, ich weiß nicht. Weißt du, ich hätte große Lust, dich auf deiner Reise zu begleiten. Also komm doch mit. Gut. Sagen wir, du kommst erst mit mir nach Highgate zu meiner Mutter und dann fahren wir von dort aus in deine Heimat. Was ist dein Vorschlag? Werden wir auch zu deiner kleinen Freundin fahren, von der du mir immer vorgeschwärmt hast? Ich weiß noch, sie wohnten am Meer in einem alten Schiff. War es nicht so? Ja, natürlich. Mr. Peggotty und Ham und Emily und Mrs. Gummidge. Richtig. Emily hieß sie. Emily. Und Peggotty? So hieß doch deine Kinderfrau. Ja, und Mr. Peggotty ist ihr Bruder. Wie weit das liegt. Aber dennoch taucht alles wieder vor mir auf. Du, ich freue mich sehr über diese Reise mit dir. Meinetwegen können wir gleich morgen weiterfahren. Einverstanden. Reisen wir morgen. Meine Mutter wird dir gefallen. Am nächsten Tag war es später geworden, als wir dachten. Und so hielten wir erst in der Dämmerung an einem ungetünchten Haus in Highgate, oben auf der Höhe. Eine ältere Dame, obgleich nicht sehr bei Jahren, von stolzer Haltung und hübschem Gesicht empfing uns und schloss Steerforth in ihre Arme mit der Begrüßung »Mein liebster James«. Im Speisezimmer fand ich noch eine zweite Dame von kleinerem Wuchs, dunklem Teint und nicht sehr angenehmem Äußeren, obgleich sie nicht hässlich war. Sie hatte schwarzes Haar und lebhafte schwarze Augen, war hager und hatte eine alte Narbe auf der Lippe. Sie wurde mir als Miss Dartle vorgestellt und Steerforth und seine Mutter nannten sie Rosa. Ich erfuhr, dass sie im Hause wohnte und lange Zeit Mrs. Steerforth Gesellschafterin war. Es schien mir, als ob sie alles, was sie sagen wollte, nie offen heraussagte, sondern es bloß andeutete und es dadurch viel wichtiger erscheinen ließ. Zum Beispiel, als Mrs. Steerforth mehr im Scherz als im Ernst bemerkte, dass sie fürchte, ihr Sohn lebe etwas allzu flott auf der Universität, entgegnete Miss Dartle. Oh, wirklich? Sie wissen, wie wenig ich das kenne und dass ich bloß frage, um mich belehren zu lassen. Ich stellte später fest, dass das für gewöhnlich die Einleitung zu jeder Frage oder Erklärung war. Aber ist das nicht immer so? Ich habe immer geglaubt, die ganze Welt sei darin einig, das Leben auf der Universität sei immer. Nicht? Es ist die Vorbereitung zu einer sehr ernsten Laufbahn, wenn Sie das meinen, Rosa. Oh, ja, das ist sehr wahr. Aber ist es bei alledem nicht? Ich lasse mich belehren, wenn ich Unrecht habe. Ist es wirklich nicht? Was soll es denn wirklich sein? Oh, Sie meinen, das ist es nicht. Oh, es freut mich, das zu hören. Nun weiß ich, was ich zu tun habe. Das ist der Vorteil des Fragens. Ich werde nie mehr dulden, dass die Leute mit dem Universitätsleben den Gedanken an Liederlichkeit und Verschwendungssucht verbinden. Und da tun Sie sehr recht, Rosa. Der Lehrer meines Sohnes ist ein sehr gewissenhafter Mann. Wirklich? Wirklich gewissenhaft ist er. Gewissenhaft ist er? Sie können sich gar nicht denken, wie ihn die Überzeugung, dass er wirklich gewissenhaft ist, in meiner Meinung hebt. Ihre eigene Ansicht über jede Frage und ihre Berichtigung jeder Äußerung, die er nicht einleuchtete, gab Miss Dartle auf dieselbe Weise zu verstehen. Steerforth, so kam es mir jedenfalls vor, zog sie manchmal auf wegen dieser kauzigen Art, obgleich er es mir gegenüber nicht zugab. Er fragte mich bloß, was ich von ihr halte. Sie ist sehr gescheit, nicht wahr? Gescheit? Sie legt alles auf einen Schleifstein und macht es scharf, wie sie sich abgeschliffen und ihr Gesicht seit Jahren scharf gemacht hat. Was für eine merkwürdige Narbe sie auf der Lippe hat. An der bin ich schuld. Durch einen unglücklichen Zufall? Nein. Ich war noch ein kleiner Junge. Sie machte mich einmal wild und ich warf mit dem Hammer nach ihr. Sie hat die Narbe seit jener Zeit behalten, wie du siehst. Und sie wird sie auch mit ins Grab nehmen, wenn sie jemals in einem ruht. Komm, da steht der Wein. Trink. Auf die Gänseblümchen lass uns trinken. Dir zu Ehren. Und auf die Lilien auf dem Felde, die nicht säen und nicht ernten. Mir zu Ehren. Hierbei fällt mir ein, dass später, als wir unten alle beisammen waren und Steerforth mit Miss Dartle an einem Tisch eine Partie Puff spielte und sie miteinander stritten und Miss Dartle sehr aufgeregt war, dass ich dabei ihr Gesicht beobachtete. Es war blass, ihre Narbe aber war deutlicher geworden, ein bleifarbiges Zeichen, das wohl immer anzeigte, was in ihr vorging. Ich konnte sie nicht die ganze Zeit beobachten, denn Mrs. Steerforth beanspruchte meine Aufmerksamkeit, indem sie mir viel von ihrem Sohn erzählte und wir über seine und meine gemeinsame Schulzeit in Salemhaus sprachen. Es war eigentlich keine passende Schule für meinen Sohn. Durchaus nicht. Aber der hervorragende Verstand meines Sohnes machte es notwendig, dass er mit einem Mann zusammenkam, der die Überlegenheit seiner geistigen Natur fühlte und sich vor ihr beugte. Und wir fanden dort einen solchen Mann. Davon war ich Zeuge gewesen, denn der Schulleiter, der mich unterdrückte, weil ihn mein Stiefvater besonders darum bat, konnte gegen Steerforth nichts ausrichten. Die großen Fähigkeiten meines Sohnes wurden von spontanem Wetteifer und selbstbewusstem Stolz gestachelt. Er würde sich gegen jeden Zwang empört haben. Aber er war der Herr der Schule. Das sah ihm ganz ähnlich. Gewiss, Madame, gewiss. Und so wählte mein Sohn aus eigenem freien Willen und ohne Zwang den Weg, auf dem er immer jeden Mitbewerber überholen kann, wenn er will. Ich überlegte einen Augenblick, ob meine Mutter in gleicher Weise von mir gesprochen hätte, was ich nicht bejahen konnte. Aber Mrs. Steerforth war von ganz anderem Wesen, vielleicht ihrem Sohn sehr ähnlich, dass ich durchaus begriff, wie das, was sie sagte, gemeint war. Und ich stimmte ihr von ganzem Herzen zu. Wir sprachen dann von der bevorstehenden Reise und sie gab Steerforth ihre Einwilligung. Und so wurden alle Vorbereitungen getroffen und wir nahmen uns vor, in einigen Tagen Highgate zu verlassen. Mit diesen Vorbereitungen war vor allem Littimer beschäftigt, ein Bedienter, worauf der Name keinesfalls schließen lässt. Mrs. Steerforth hatte ihn angestellt, damit er dem jungen Herrn auf der Universität diene. Dem Äußeren nach war er ein Muster an Respektabilität. Ich glaube nicht, dass es jemals in dieser Stellung einen respektabler aussehenden Mann gegeben hat. Er war wortkarg, ging wie auf Katzenpfoten, hatte ein ruhiges Wesen, war ehrerbietig, aufmerksam, immer bei der Hand, wenn er gebraucht, nie im Wege, wenn er nicht gebraucht wurde. Er hatte ein unbewegliches Gesicht, einen ziemlich steifen Nacken, einen runden, glatten Kopf mit kurzem Haar und manche Eigentümlichkeit in Art und Gebärde. Aber jede Eigentümlichkeit, die er hatte, machte ihn respektabel. Ich glaube, in dieser Respektabilität lag der Grund, weshalb ich mir ihm gegenüber so besonders jung vorkam. Ich schildere diesen Menschen deshalb so genau, weil er damals einen außerordentlichen Eindruck auf mich machte und weil es auch für das, was später geschah, notwendig ist. Sogar als Steerforth und ich schließlich abreisten und von seiner Mutter und Miss Dartle Abschied nahmen, war das Letzte, was ich sah, Littimers stiller Blick, in dem ich, wie ich mir einbildete, die stumme Überzeugung lesen konnte, dass ich wirklich noch sehr jung sei. Meine Empfindungen bei einer so glücklichen Rückkehr in die alte, traute Welt will ich nicht zu beschreiben versuchen. Wir fuhren mit der Post nach Yarmouth, stiegen in einem mir bekannten Gasthofe ab und schliefen uns erst einmal ordentlich aus. Am nächsten Morgen beschlossen wir, uns zu trennen. Steerforth sollte sich in der Stadt ein wenig umsehen, während ich zu meiner Kinderfrau Peggotty gehen wollte, die ich so lange nicht gesehen hatte. Nach etwa 2 Stunden sollte Steerforth mich dort treffen, damit wir den Rest des Tages dann gemeinsam verbrächten. Zu Mr. Peggotty und Emily wollten wir am Abend gehen, wenn sie alle dort zu Hause versammelt waren. Wir trennten uns also und ich ging durch die mir vertrauten Straßen, mit meinen Erinnerungen und der freudigen Erwartung, endlich meine Peggotty wiederzusehen. Oft wurde ich gegrüßt und fuhr aus meinen Gedanken auf und manchmal auch entdeckte ich alte Gesichter, denen ich freundlich zunickte, ohne dass sie mich erkannten. Endlich kam ich zu Mr. Barkis Haus. Peggotty stand in der mit Ziegelsteinen gepflasterten Küche und kochte das Essen. Auf mein Klopfen machte sie mir die Tür auf und fragte, was ich wünschte. Ich sah sie lächelnd an, aber sie gab mir das Lächeln nicht zurück. Es war 7 Jahre her, dass wir uns nicht gesehen hatten. Darauf verstellte ich meine Stimme und fragte, ob Mr. Barkis zu Hause sei. Er ist zu Hause, Sir. Aber er liegt im Bett, weil er Schmerzen hat. Fährt er jetzt nicht nach Blunderstone? Ja, wenn er das Bett verlassen kann. Fahren Sie manchmal nach Blunderstone, Mrs. Barkis? Ich? Ach. Weil ich mich nach einem Hause dort erkundigen möchte, dass sie Krähennest nennen. Wie? Peggotty. Oh, mein lieber Junge, nein. Nein, der Junge ist gekommen, dann komm herein. Barkis wird sich freuen, das wird ihm mehr helfen als alle Töpfe voll Salbe. Komm, Kind, komm hinauf zu ihm. Und schon zog sie mich mit sich fort und wir gingen hinauf, wo Mr. Barkis im Bett lag. Als ich neben ihm saß, sprachen wir viel von früher und von zu Hause. Und er lag da mit aufwärts gerichtetem Gesicht und bis zum Halse zugedeckt und sah höchst wunderlich aus. Was für einen Namen schrieb ich damals im Wagen, Sir? Peggotty, Mr. Barkis. Und ich bereue es nicht, Sir. Besinnen Sie sich noch, wie Sie mir einmal erzählten, dass ich alle Apfeltorten mache und das Kochen besorge. Das war, als Sie mich nach Salemhaus in die Schule fuhren, Mr. Barkis. Jawohl, damals war es. Und was Sie sagten, Sir, war so wahr, als es Kohlrüben gibt, die es bei uns recht selten gibt, oder als es Steuern gibt, die wir alle zahlen. Und nichts ist so wahr wie das, Sir. Weshalb du immer sagst, was für ein armer Mann du bist? ein sehr armer Mann, das versichere ich Ihnen, Sir. Das ist kein erfreuliches Gespräch. Meine Liebe, du wirst heute für unseren Gast was Gutes zu essen kochen. Ich bin nicht allein hier in Yarmouth, Mr. Barkis. Peggotty, ich wollte dich auf einen Besuch vorbereiten, der bald eintreffen wird. Ein Schulfreund aus Salemhaus, Steerforth, an den du dich vielleicht erinnerst, kommt mich hier abholen. So wird er ebenfalls unser Gast sein. Ich werde dir etwas Geld geben. Warte, ich muss es irgendwo haben. Wo ist denn mein Stock? Oder lass es jetzt. Geh hinunter. Ich bin müde und will schlafen. Nachher gebe ich es dir. Wir verließen das Zimmer und unten erzählte mir Peggotty, dass er nie gesagt habe, wie viel Geld er eigentlich besitze. Oh nein, niemals. Da ist er recht eigenartig. Er hat aber, das weiß ich, unter seinem Bett eine Kiste und da ist es drin. Er sagt zwar über sein Kleider in dieser Kiste und ich soll mich nicht um sie kümmern. Lassen wir ihn. Er ist ein herzensguter Mensch. Wir kommen gut miteinander aus. Sag mir, mein Junge, warst du denn schon bei meinem Bruder und bei Emily? Nein, wir werden sie heute Abend überraschen, mein Freund und ich. Hast du nicht Lust, mitzukommen? Ich kann doch Barkis nicht allein lassen. Mein Freund möchte das Haus deines Bruders sehen und ich freue mich sehr, es ihm zeigen zu können. Ich bin stolz auf ihn, denn er ist ein prächtiger Mensch. Das wird aber eine schöne Überraschung geben, wenn Emily dich wieder sieht. Du darfst es mir glauben, dass ich kaum erwarten kann, sie wiederzusehen. Vielleicht erkennst du sie gar nicht. Ich sag dir, sie ist ein hübsches Mädchen geworden. Ja, sie war immer ganz besonders hübsch. Ja, aber seit sie bei Mr. Omer das Putzmachen lernt und sich mit besonderem Geschmack, das muss man sagen, kleidet, ist sie eine richtige kleine Dame geworden. Die Mädchen in ganz Yarmouth sind eifersüchtig auf sie und neidisch und reden natürlich eine Menge dummes Zeug. Was können sie denn reden? Na, weißt doch, wie das so geht. Hat sie denn keine Freundin? Emily? Nein. Emily schließt sich keinem so leicht an. Dazu ist sie viel zu eigenwillig. Das ist es ja. Deshalb sind die Mädchen so böse auf sie. Na? Ich glaube, da muss ich meinen lieben Bruder ein bisschen hernehmen. Denn er hat sie vielleicht doch zu sehr verzogen und ihr nie was abschlagen können. Ich weiß noch, wie gut sie von ihm sprach und wie sie immer eine vornehme Dame sein wollte mit so viel Geld, dass sie sich schöne Kleider kaufen und reisen könnte. Ja, das hat sie immer gesagt. Jetzt versteht sie sich mit wenig Geld ebenso trefflich oder gar besser zu kleiden als andere mit großem Aufwand. Ja, wirst sie sehen. Ein ganz eigenwilliges kleines Persönchen. Das war sie immer. Dabei erinnerte ich mich des Tages, als wir am Meer zusammen spielten und sie zu meinem Erschrecken von mir wegrannte und einen holprigen Balken entlang lief, der ohne Geländer und ziemlich hoch über das Meer hinausragte. Mir schien es, als eilte die kleine Emily ihrem Untergange entgegen. Und wenn ich das Geschehene von damals nun erneut vor meinen Augen sehe, so höre ich auch wieder meinen Schrei des Entsetzens, mit dem ich sie retten wollte. Und wieder frage ich mich, wie oft in meinem Leben, wäre es nicht besser gewesen für die kleine Emily, wenn die Wogen sich an jenem Morgen über ihrem Kopf geschlossen hätten? Ja, es wäre besser gewesen. Aber ich will hier den Ereignissen nicht vorgreifen. Steerforth kam bald und wir aßen alle zusammen. Und meines Freundes heitere Laune, sein offenes, leutseliges Wesen, seine Gabe, sich jedem Menschen, der ihm gefiel, anzupassen und direkt auf die geheimsten Interessen eines jeden loszugehen, all das gewann Peggotys Herz, wie es stets jeden Menschen fesseln musste, der Steerforth begegnete. So war es auch, als wir am Abend zu aller Überraschung in das Haus von Mr. Peggotty traten. Kaum hatten wir uns freudig und herzlich begrüßt, kaum saßen wir und plauderten, so schien es, als gehöre Steerforth zur Familie. Und Ham, Peggotys Neffe, den er ebenfalls adoptiert hatte wie Emily, der meist etwas linkisch herumstand, setzte sich jetzt zwischen Steerforth und mich und es war eine fröhliche Runde. Wenn das nicht der schönste Abend meines Lebens ist, so will ich eine Auster sein. Dann wandte Mr. Peggotty sich vertraulich an Steerforth. Diese kleine Emily da, Sir, ist für unser Haus das gewesen, was nur ein kleines, helläugiges Wesen in einem Haus sein kann. Sie ist nicht mein Kind. Ich hatte nie eins. Aber ich könnte sie nicht lieber haben. Verstehen Sie? Ich könnte es nicht. Ich verstehe. Master Davy weiß noch, was sie war. Aber keiner kann wissen, was sie in meinem Herzen war, ist und sein wird. Das weiß nicht einmal Mrs. Gummidge. Obwohl auch die ihre großen Verdienste hat. Oh, was er da wieder alles erzählt. Mrs. Gummidge war die Frau eines verstorbenen Fischers, der mit Mr. Peggotty zusammen ein Boot hatte und der auf dem Meer ums Leben gekommen war. Mr. Peggotty hatte die Witwe zu sich ins Haus genommen. Aber von mir wollte ich gar nicht reden. Seht, da war nun jemand, der unsere Emily von der Zeit an kannte, wo ihr Vater ertrank, der sie immer gesehen hatte. Von Kindesbeinen an. Nicht von besonderem Aussehen. Etwas nach meiner Art. Ein bisschen rau. Aber im Ganzen ein ehrlicher Kerl. Und das Herz auf dem rechten Fleck. Ich glaube, ich hatte Ham noch nie so wie jetzt grinsen sehen. Und was tut diese gesegnete Tierjacke, Ham? Er verliert sein Herz an die kleine Emily. Er folgt ihr und verzehrt sich und verliert ganz und gar seinen Appetit, bis er mit der Sprache herausdrückt und gesteht, was los ist. Nun, ich hätte gern einen Mann neben ihr gesehen, der ein Recht hat, sie in Schutz zu nehmen. Und ich rate ihm also, mit Emily zu reden. Nun, er ist groß genug, aber er ist blöder als ein kleiner Junge und mag nicht. Und so rede ich mit ihr. Was sagt sie? Ihn, sagt sie? Ihn, den ich so viele Jahre kenne und den ich so lieb habe? Ach, Onkel, den kann ich nicht heiraten. Also, ich gebe ihr einen Kuss und die Sache ist erledigt. Und ich sage zu Hem, sei ein Mann und sei mit ihr, wie du früher mit ihr gewesen bist. Und also gut. Aber nun kommt das Allerschönste. Heute Abend, ehe Sie kamen, Master Davy, was glauben Sie, was geschah? Heute Abend kommt sie mit ihm Hand in Hand nach Hause und Hem, diese Teerjacke da, ruft mir ganz freudig zu, sieh her, das soll meine kleine Frau werden. Und sie sagt halb keck und halb verlegen und halb lachend und halb weinend, ja, Onkel, wenn es dir recht ist. Wenn es mir recht ist, als ob ich je etwas anderes wollte. Ja, Master Davy, so ist die Geschichte. Und erst heute Abend hat sie sich ereignet. Und hier ist nun der Mann, der sie heiraten wird. Damit war er aufgestanden und schlug Hem auf die Schulter, dass er unter dem Schlag wankte, ehe er sich von seinem Sitz erhob, und ein paar Mal schluckte, zum Zeichen, dass er etwas sagen wollte. Sie war nicht größer als Sie, Master Davy, als Sie das erste Mal herkam. Aber schon damals dachte ich, wie schön sie heranwachsen würde. Wie eine Blume, so schön sah ich sie in die Höhe wachsen. Und ich gebe mein Leben dafür, Master Davy. Für Sie, meine ich. Sie ist mir mehr, als ich jemals sagen kann. Keiner im ganzen Lande, und auf dem Meere auch nicht, keiner kann sie mehr lieben als ich. Obgleich sicher mancher besser sagen würde, was er meint. Es kam uns rührend vor, einen so handfesten Burschen wie Hem unter dem starken Gefühl für das hübsche kleine Ding, das sein Herz gewonnen hatte, zittern zu sehen. Emily saß stumm dabei und sagte kein Wort. Ob ich mit der dunklen Idee herkam, dass ich die kleine Emily noch immer lieben müsste, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass mich alles, was ich sah, mit Freude erfüllte. Aber zu Anfang mit einer unbeschreiblich aufgeregten Freude, die ein wenig mehr sich leicht zum Schmerz gemacht hätte. Wenn es daher mir angehangen hätte, die richtige Seite anzuschlagen, würde ich ein kläglicher Musiker gewesen sein. Aber diese Rolle fiel Steerforth zu und er spielte sie meisterlich. Mr. Peggotty, Sie sind durch und durch ein guter Mensch und verdienen so glücklich zu sein, als Sie es heute Abend sind. Meine Hand darauf. Hem, ich gratuliere. Auch darauf meine Hand. Aber warum läuft denn die kleine Braut davon? Emily war plötzlich aufgestanden und in das kleine Zimmer geflüchtet, das mir früher als Schlafstube gedient hatte. Warum, konnte ich mir nicht erklären. Offenbar war sie überwältigt von Hems Rede und von dem Glück, ihm nun für immer anzugehören. Nachdem wir uns alle ein wenig verwirrt angesehen hatten, war es wieder Steerforth, der die Lage erkannte. Gänseblümchen, schüre das Feuer und lass es aufprasseln. Und Mr. Peggotty, wenn Sie Ihre kleine Nichte, der ich gern meinen schönen Platz hier überlassen werde, nicht bewegen können, wiederzukommen, so will ich lieber gehen. Aber nein. Ich werde sie holen. Er ging hinaus, aber sie wollte nicht kommen. Und Hem ging zu ihr. Und er brachte sie wieder. Sie war sehr verwirrt und scheu. Aber dann fasste sie sich bald, als sie fand, wie rücksichtsvoll Steerforth mit ihr sprach. Dabei nahm Steerforth weder die allgemeine Aufmerksamkeit noch die Unterhaltung allein in Anspruch. Als die kleine Emily zutraulicher wurde und ich sie fragte, ob sie noch wisse, wie sehr ich sie geliebt habe. Und als sie darauf lachte, schwieg Steerforth und betrachtete sie die ganze Zeit. Sie saß neben Hem, aber immer ein Stück entfernt von ihm. Aus Scheu oder Koketterie, das wusste ich nicht. Ich bemerkte aber, dass dies den ganzen Abend der Fall war. Als wir schließlich gingen, es war fast Mitternacht, sagte Steerforth auf dem Nachhauseweg, »Eine Schönheit, die Kleine.« Ja, und wie gut wir es getroffen haben, dass wir gerade ankamen, um Zeugen ihres Glücks zu sein. Aha. Er ist doch ein bisschen ein schwerfälliger Kerl für das Mädchen. Findest du nicht? Er war so herzlich mit ihm und mit allen gewesen, dass mich diese unerwartete und kalte Rede ordentlich verletzte. Aber dann sah ich seine lachenden Augen und dieser Eindruck verblasste. Wir blieben länger als 14 Tage in dieser Gegend. Steerforth war im Gasthof wohnen geblieben, während ich Peggotys Wunsch folgend zu ihr gezogen war. So kam es, dass wir nicht immer beisammen waren und Steerforth sich ganz nach Belieben einrichten konnte. Ich hatte keine Ahnung, womit er sich seine Zeit vertrieb und wusste nur im Allgemeinen, dass er bei allen Leuten sehr beliebt war. Ich traf ihn meist in Mr. Peggotys Haus. Dort pflegte er auf mich zu warten und wir gingen dann miteinander durch die frostige Winterluft und den sich zusammenziehenden Nebel auf die blinden Lichter der Stadt zu. An einem Abend, als ich später als gewöhnlich von meinen Erinnerungsspaziergängen, die ich gern allein unternahm, zurückkam, fand ich Steerforth in Mr. Peggotys Haus ganz allein gedankenvoll vor dem Feuer sitzen. Er war so in seine Gedanken vertieft, dass er mein Kommen nicht bemerkte. Steerforth. Habe ich dich von den Sternen heruntergeholt? Ich habe mir die Bilder im Feuer betrachtet. Wo warst du? Wie lange du ausbleibst? Ich habe von meinem gewöhnlichen Spaziergang Abschied genommen. Und ich habe hier gesessen und gedacht, dass alle Leute, die wir am Abend, als wir hier ankamen, so glücklich beisammen fanden, tot, zerstreut oder wer weiß, zu welchem Schaden gekommen sein könnten. Aber Steerforth, was fehlt dir denn? David, bei Gott, ich wollte, ich wäre in den 20 Jahren meines Lebens besser geleitet worden. Ich wollte, ich könnte mir selbst ein besserer Führer sein. Ich verstehe dich nicht. Gänseblümchen, das glaube ich dir. Du verstehst mich nicht. Oh, ich wünschte, ich wäre eher dieser arme Peggotty oder dieser Lümmel von einem Neffen, als ich selbst. Und mir nicht so zur Qual wie in dieser letzten halben Stunde hier in diesem verwünschten Haus. Wieso ist denn niemand hier? Ich weiß nicht. Was ist mit dir, Steerforth? Frag nicht. Es ist vorüber. Ich bin mir selbst ein böser Traum, glaube ich. Komm, lass uns essen gehen. Dass Emily nicht hier ist. Sie kommt doch heute früher nach Hause als sonst. Hast du sie nicht gesehen? Morgen hört dieses Privatleben auf, nicht wahr? Ja. So haben wir es ausgemacht. Unsere Plätze in der Postkutsche sind bestellt. Nun siehst du, da lässt sich nichts mehr machen. Ich habe fast vergessen, dass es noch etwas anderes auf der Welt gibt, als sich auf dem Meer draußen von den Wellen herumwerfen zu lassen. Ich wollte, es gäbe weiter nichts. Solange der Reiz des Neuen anhält? Womit du sagen willst, ich sei ein launischer Mensch. Ja, ja, David, das stimmt auch. Ich bin ein launischer Mensch. Dennoch will ich dir sagen, ich könnte schon ein ganz gutes Examen als Lotse in diesen Gewässern machen. Weißt du, dass ich mir hier ein Boot gekauft habe? Ein Boot? Was für ein komischer Kauz du bist. Du kommst vielleicht in deinem ganzen Leben nie wieder hierher. Das weiß ich noch nicht. Ich habe Gefallen an dem Ort gefunden. Mr. Peggotty wird das Boot in seine Obhut nehmen. Ach so. Warum sagst du denn nicht gleich, dass du es gekauft hast, um es ihm zu schenken? Vor mir brauchst du doch deinen Edelmut nicht zu verstecken. Ja, ich bewundere dich und ich liebe dich, Steerforth. Und ich muss sehr viel tun, um deiner wert zu sein. Ach, hör auf davon. Du fließt immer gleich über. Je weniger Worte du machst, desto besser. Das Boot muss neu aufgetakelt werden. Ich werde Littimer zur Aufsicht da lassen. Littimer? Habe ich dir nicht gesagt, dass Littimer hier ist? Ja. Er kam heute früh mit einem Brief von meiner Mutter. Ach, deshalb bist du in solcher Stimmung. Nein, nein, nicht im Geringsten. Ja, er ist wieder hier, mein Bedienter. Er soll auch das Boot umtaufen lassen. Sturmvogel. Was kümmert sich Mr. Peggotty um Sturmvögel? Und wie soll es heißen? Klein Emily. Auf dem Weg zum Gasthof war Steerforth wieder ganz heiter. Und wir aßen und tranken und er war in bester Stimmung. Als ich Mr. Barkis Haus später erreichte, fand ich zu meiner Verwunderung Ham und Emily bei Peggotty in der Küche und noch ein junges Mädchen, das weinte. Ich wollte mich entfernen, aber Peggotty bat mich zu bleiben. Das Mädchen sei eine Freundin Emilys, Martha, und es ging ihr nicht gut. Lange Zeit sprach niemand ein Wort. Und das Ticken der Wanduhr machte die Stille unheimlich. Emily brach zuerst das Schweigen. Martha will nach London. Warum nach London? Dort ist es besser für mich, als hier, wo sie alle auf mich zeigen. Niemand kennt mich dort. Jedermann kennt mich hier. Aber was will sie denn in London? Ich will versuchen zu arbeiten. Ich will ordentlich sein. Ich will es versuchen. Aber... Du weißt nicht, wie sie zu uns gesprochen hat. Nicht, Tante? Ja. Aber Martha, komm jetzt. Beruhige dich. Es wird alles gut werden. Ich danke euch. Ihr verstoßt mich nicht. Du kannst immer zu uns kommen, Martha. Zu Hause sagen sie das nicht. Alle jagen mich fort. Oh, bringt mich fort aus dieser Stadt. Ham, bitte gib mir meine Geldbörse. Hier. Nein, Ham, mein Geld. Das wenige genügt. Lass Emily, sie wird es brauchen. Gib ihr auch von meinem Geld. Es ist alles dein, Emily. Ich habe nichts in der Welt, was nicht dein ist, Emily. Du bist so gut zu mir. Gib ihr das Geld. Ich sah nun in das Gesicht des Mädchens, das sie Martha nannten. Sie war sicher einmal sehr hübsch gewesen. Jetzt hing ihr blondes Haar aufgelöst herab und immer wieder rannen ihr die Tränen über die bleichen Wangen. Als sie das Geld empfangen hatte, umarmte sie Emily und beide weinten, bis Peggotty sie trennte und Martha hinausging. Als die Tür zu war, sah die kleine Emily uns aufgeregt an. Sag dem Onkel nicht, dass Martha hier war. Er darf es nicht erfahren. Er würde mir nie verzeihen. Ach, warum müssen sie alle verstoßen, wo sie doch so unglücklich ist? Nicht, Emily. Du sollst nicht weinen, liebes Herz. Ach, Ham, ich bin selbst nicht so gut, wie ich sein sollte. Doch, das bist du. Nein, nein, nein, ich bin nicht gut. Oh, Ham, was soll ich nur tun? Was kann ich nur dafür, dass ich nicht so gut bin? Aber Emily, Martha hat sie ganz außer sich gebracht. Ach, Tante, ich bin heute sehr unglücklich. Liebste Tante, Ham, ach, helft mir. Komm, du armes kleines Herz. Komm und beruhige dich. Oh, Mr. David, verzeihen Sie mir. Verzeihen Sie mir, bitte. Alten Zeiten zuliebe, verzeihen Sie mir. Sie verbarg ihr Gesicht an dem Busen meiner alten Amme und Peggotty und Ham versuchten, sie zu beruhigen. Als sie nicht mehr weinte, war es wieder so still im Raum, dass die Wanduhr zu hören war. Und aus dieser unheimlichen Stille schien mir ihre Stimme wie ein Echo emporzutauchen. Und es war nicht die Stimme der kleinen Emily von früher. Auch nicht die Stimme der Emily von jenem Abend, als ich ihre Verlobung erfuhr. Die Stimme, die jetzt ihren Klang in mein Gedächtnis prägte, war voll Traurigkeit. Ja, voll Verzweiflung und zugleich voll Mitleid mit der von allen verstoßenen Freundin. Als sie sich beruhigt hatte, tat sie etwas, was ich bei ihr noch nie gesehen hatte. Ich sah, wie sie ihren Bräutigam auf die Wange küsste und sich dicht an die derbe Gestalt drängte, als wäre er ihre beste Stütze. Als sie dann zusammen fortgingen und ich ihnen nachblickte und den Gedanken ihr Fortgehen mit dem der armen Martha verglich, sah ich, wie sie seinen Arm mit beiden Händen hielt. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dachte ich viel an die kleine Emily und an ihre große Aufregung gestern Abend, nachdem Martha fortgegangen war. Es kam mir vor, als ob man mich zum Mitwisser dieser häuslichen Schwächen und Zärtlichkeiten gemacht hätte und es unrecht wäre, jemandem etwas davon zu sagen. Und so schwieg ich auch Steerforth gegenüber und behielt das Geheimnis für mich. Dagegen erhielt ich, während wir frühstückten, einen Brief von meiner Tante, der Dinge enthielt, die ich während der Fahrt mit Steerforth gern besprechen wollte. Aber nachdem er Littimer verabschiedet hatte, dem er noch einmal einschärfte, alles zu tun, was besprochen sei, saß er stumm neben mir, was mich wunderte. Erst später brach er das Schweigen und wollte wissen, was meine Tante geschrieben habe. Ich sagte ihm, dass sie sich um meine Zukunft Gedanken mache und mir vorgeschlagen habe, Proktor zu werden. Proktor? Da kannst du auch ebenso gut etwas anderes werden. Das kann man von jedem Beruf sagen. Aber sag mir, was ist eigentlich ein Proktor? Das ist so eine Art mönchischer Anwalt. Ein Proktor ist ein Beamter, dessen Existenz nach dem natürlichen Verlauf der Dinge eigentlich schon vor 200 Jahren hätte zu Ende sein sollen. Ich kann es dir am besten erklären, wenn ich dir sage, was Dr. Cummins ist. Es ist ein kleiner Ort in einer halbvergessenen Ecke beim St. Paul's Kirchhof, wo sie nach kanonischem Recht richten und allerlei Streiche mit uralten Ungeheuern von Parlamentsakten spielen, von denen drei Viertel der Welt nichts wissen. Während das andere Viertel der Meinung ist, sie wären als Fossilien in den Tagen der Eduards ausgegraben worden. Das ist ein Proktor. Vielleicht aber willst du lieber Advokat werden? Ja, aber Advokat und Proktor ist doch ein und dasselbe. Nein. Advokaten sind Rechtsgelehrte. Männer, die auf der Universität den Doktortitel erwerben. In Anbetracht, dass das Studium billiger ist, werde ich dir doch empfehlen, Proktor zu werden. Und dich für Dr. Cummins zu entscheiden. Das scheint mir auch das Beste zu sein. Und ich werde meine Tante gleich in London mit diesem Entschluss begrüßen. Erwartet dich deine Tante in London? Ja, sie schreibt, dass sie sich auf eine Woche in einem Hotel Garnier in Lincoln's Inn Fields eingemietet habe. So. Dann wirst du vielleicht in der nächsten Zeit in London bleiben. Lass mich deine Adresse morgen wissen, damit ich dich besuchen kann. Wir machten den Rest unserer Reise in großer Heiterkeit. Und er nahm Abschied und versprach nochmals, mich übermorgen zu besuchen. Ich fuhr nach Lincoln's Inn Fields, wo meine Tante mich herzlich empfing, und wir aßen zusammen und sie fing sogleich an, mich nach ihrem Vorschlag zu fragen. Was hältst du von dem Proktorplan? Ich finde sehr viel Gefallen daran. Ja, das ist herrlich. Nur ein Bedenken habe ich, Tante. Ich möchte wissen, da das ein privilegierter Beruf ist, ob mein Eintritt nicht zu teuer wird. Oh, dich ausbilden zu lassen, kostet gerade 1000 Pfund. Aber Tante, das ist doch eine Menge Geld. Kannst du denn so viel entbehren? Ich möchte dich sehr bitten, dir das noch einmal zu überlegen. Oh, liebes Kind, wenn ich einen Lebenszweck habe, so ist es der, dich zu einem glücklichen und verständigen Menschen zu machen. Und lass dir sagen, Trott, von dem Tage an, wo du zu mir kamst, bist du immer mein Stolz und meine Freude gewesen. Und niemand anders als du hat an mich Ansprüche. Du bist mein Adoptivkind, Trott. So, und nun lass uns zu Dr. Cummins gehen. Und so gingen wir nach der Kanzlei der Herren Spenlow und Jorkins in Dr. Cummins. Ein kleiner, niedriger Torweg führte uns dorthin. Kaum hatten wir diesen Schwibbogen einige Schritte hinter uns, so schien das Geräusch der Stadt wie durch Zauber in eine milde Ferne zurückzutreten. Ein paar düstere Höfe und schmale Gänge brachten uns in das mit Oberlicht versehene Büro, wo wir Mr. Spenlow trafen, der gerade vom Gericht gekommen war in einem schwarzen, mit weißem Pelz besetzten Talar. Meine Tante stellte mich vor und er begrüßte mich mit großer Höflichkeit. Ah, trefflich, Mr. Copperfield. Und Sie gedenken also, bei uns einzutreten. Es ist Ihr Ernst, nicht wahr? Er war ein kleiner Herr mit hellblondem Haar und sehr sorgfältig gekleidet und so steif, dass er sich kaum verbeugen konnte. Ich erwähnte vor einiger Zeit in einer Unterredung mit Miss Trotwood, in der ich das Vergnügen habe, Ihre Tante zu erkennen, dass bei uns eine Stelle frei sei. Und wenn Sie also Gefallen daran finden, so werde ich mich freuen, Sie bei uns aufzunehmen. Wieder verneigte er sich. Ich verbeugte mich ebenfalls und betonte, dass ich sehr viel Lust habe und begeistert sei, mich aber zum Eintritt erst verpflichten könne, wenn ich etwas mehr davon kennengelernt hätte. Oh, gewiss. Wir schlagen in unserem Metier immer einen Monat vor. Ich wollte mich vergewissern, ob das Lehrgeld tatsächlich 1.000 Pfund sei. Und da war Mr. Spenlow so schnell mit seiner Antwort, dass es mich fast verwirrte. Und das Lehrgeld, Stempel eingeschlossen, ist 1.000 Pfund. Wie ich schon gegen Miss Trotwood bemerkte, werde ich nicht von selbstsüchtigen Beweggründen geleitet. Weniger vielleicht als viele andere. Aber Mr. Jorkins hat seine Ansichten über diese Sache. Und ich halte es für meine Pflicht, Mr. Jorkins' Meinung zu achten. Mr. Jorkins meint, 1.000 Pfund sei noch zu wenig. Ich versuchte noch zu erwähnen, dass aber doch vielleicht die Möglichkeit bestünde, nach einiger Zeit, wenn der Lehrling sich besonders nützlich mache, ihm eine Art... Salär, meinen Sie? Nein, nein. Ich will nicht sagen, wie viel Rücksichten ich in dieser Hinsicht nehmen würde, Mr. Copperfield, wenn ich nicht gebunden wäre. Mr. Jorkins ist unerbittlich. Mir wurde ordentlich Angst vor diesem schrecklichen Mr. Jorkins. Aber ich fand später, dass er ein sanfter Mann von etwas trägem Temperament war, dessen Amt darin bestand, sich im Hintergrund zu halten und von Mr. Spenlow als den unerbittlichsten, hartnäckigsten Menschen ausgeben zu lassen. Es wurde verabredet, dass ich mit einem Monat Probezeit anfangen sollte und dass danach mit meiner Tante ein Kontrakt abgeschlossen würde. Und so war ich auf dem besten Wege, Proktor zu werden. Meine Tante war indessen nicht umsonst eine Woche in London gewesen. Sie hatte sich bereits nach einem möblierten Logis für mich umgesehen, in das sie mich nun führte, um es mir zu zeigen. Es lag in der Buckinghamstraße in Adelphi, und wir gingen dorthin. Mrs. Crabb, eine wohlbeleibte Dame, die Besitzerin des Hauses, öffnete uns. Ich möchte Ihre Zimmer ansehen, Madam. Für diesen jungen Herrn? Ja, für meinen Neffen. Sie zeigte uns die Wohnung, die aus einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer und einer stockfinsteren Speisekammer bestand. Und da mir dieses Logis recht gut gefiel, zogen die beiden Damen sich zurück und kamen nach einem Zweikampf, der ziemlich lange dauerte, wieder zu mir. Ach ja, diese Möbel. Sind das die des letzten Mieters? Ja, Madam. Was ist aus ihm geworden? Er wurde hier krank, Madam, und starb. Ach, und woran starb er? Am Trunk, Madam, und am Rauchen. Ofenrauch? Nein, Madam, Zigarren und Pfeifen. Nun, Trott, das ist wenigstens nicht ansteckend. Was ich nur bestätigen konnte. Meine Tante verfolgte die Geschichte dieses Logis nicht weiter zurück und es wurde angeordnet, dass ich sogleich einziehen sollte. Und da meiner Tante nichts weiter zu tun übrig blieb, wollte sie London am übernächsten Tage wieder verlassen. Ich hatte ihr von Steerforth erzählt, dem ich sofort meine neue Anschrift durch einen Boten übermitteln ließ und ihn einlud. Und wir dachten, er käme, solange sie noch in London sei. Aber Steerforth ließ sich nicht sehen. Und so reiste meine Tante ab und ich versuchte, mich in meinem neuen Logis einzuleben. Dabei kam mir die Idee, Gäste einzuladen. Und ich hätte Steerforth vor allen anderen gern bei mir gesehen. Aber er kam erst ein paar Tage später vorbei und sagte, er wolle mich nur kurz begrüßen in meinem neuen Heim, da er mit 2 Freunden verabredet sei. Selbstverständlich ließ ich es mir nicht nehmen, ihn mit seinen Freunden zu mir einzuladen. Und so feierten wir zu 4 meinen Einzug. Und es wurde so viel getrunken und geraucht, dass Mrs. Crabb sicherlich an meinen verstorbenen Vorgänger und dessen trauriges Ende dachte, als wir weinselig und gesprächig abends ins Theater zogen. Was wir besser nicht getan hätten. Denn der Zufall wollte es, dass wir in die Balkonloge gerieten, wo die Damen saßen, die besonders mir, wie mir schien, empörte Blicke zuwarfen. Und der Zufall und mein Missgeschick wollten es, unter ihnen saß auch Agnes Wickfield, eine Reihe vor mir. Ich kann wohl sagen, dass mir ihr Gesicht heute deutlicher vor Augen steht als damals. So wie sie es mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Schmerz und Verwunderung auf mich richtete. Ich muss etwas gelallt haben, denn sie ermahnte mich zur Ruhe. Still, ich bitte dich, Trott. Du störst das Publikum, sieh nach der Bühne. Ich versuchte, meinen Blicken eine bestimmte Richtung zu geben und etwas von dem zu verstehen, von dem, was unten vorging. Aber ich mühte mich umsonst. Ich sah sie wieder an und sie rückte scheu in ihre Ecke und hielt ihre behandschuhte Hand an die Stirn. Ich aber rückte ihr nach, sodass sie in eine wahre Bedrängnis gekommen sein musste. Trott. Agnes, ich fürchte, du bist... Ja, aber bitte lass mich, Trott. Geh. Wieso geh? Ich soll gehen, meinst du? Nicht so laut. Nun gut, ich... Ich warte nur noch, bis du mitkommst. Komm ich. Ich bring dich einen Wagen. Trotwood, ich weiß, du wirst tun, was ich sage, nicht wahr? Geh jetzt um meinetwillen und bitte deinen Freund, dass er dich nach Hause bringt. Nacht. Ich glaube, sie hatte mich doch so weit zur Besinnung gebracht, dass ich mich schämte und mich von meinen Freunden heimbringen ließ. Ich weiß nicht, wie oft ich am anderen Morgen angefangen habe, meinen Entschuldigungsbrief an Agnes zu schreiben. Nachdem mir, ich lag noch im Bett, ein Bote einen Brief von ihr brachte, in dem sie mich bat, sie zu besuchen. Ich wollte nicht zu ihr gehen. Ich wollte schreiben, aber ich fand keine Worte für mein Verhalten am Tage vorher. Und so ging ich, begrüßte sie scheu und stammelte 1000 Entschuldigungen. Komm, komm, setz dich erst einmal hin und beruhige dich, Trott. Agnes, ich glaube, ich bin gestern Abend meinem guten Engel begegnet, als ich zu dir in die Loge trat. Wenn ich das wirklich wäre, Trott, so sollte mir etwas sehr am Herzen liegen. Und was? Dich vor deinem bösen Engel zu warnen. Du siehst mich an, als weißt du nicht, wen ich meine. Steerforth meine ich, Trott. Du tust ihm Unrecht, Agnes. Er ist mein bester Freund. Ich beurteile ihn nicht nach dem, was ich gestern sah, sondern nach vielen anderen Dingen. Kleinigkeiten, die mir aber wichtig erscheinen, wenn ich sie im Zusammenhang betrachte. Und ich sehe den Einfluss, den er auf dich ausübt. Jetzt habe ich dich verletzt. Steerforth ist mein bester Freund und es wäre mir lieber, du würdest ihn in erster Hinsicht als einen solchen erkennen. Ich bin nicht so unvernünftig, Trott, von dir zu erwarten, dass du auf einmal ein Gefühl, das dir zu einer Überzeugung geworden ist, ausrotten wirst. Ich bitte dich nur, wenn du jemals an mich denkst. Ich meine, so oft du an mich denkst, dir zu überlegen, was ich dir eben geraten habe. Verzeihst du mir jetzt? Ich werde dir verzeihen, Agnes, wenn du Steerforth Gerechtigkeit widerfahren lässt und ihn so gern hast wie ich. Und wann wirst du mir den gestrigen Abend verzeihen, Agnes? Ich möchte gern, dass du mir immer alles erzählst von dir, Trott. Nicht nur, wenn du Unannehmlichkeiten oder Sorgen hast, auch wenn du dich verliebst. Wer ist die Angebetete jetzt, Trott? Niemand. Na, niemand? Nein, niemand. Sag, bleibst du noch in London? Ja, ich wohne hier bei Mr. Waterbrook, einem Agenten meines Vaters. So werden wir uns öfters sehen. Das müssen wir, Trott. Ich vergaß niemals Agnes. Und sie kam nie aus dem Allerheiligsten meiner Gedanken, wenn ich es so nennen darf, in das ich sie von Anfang an gestellt hatte. Aber als ich Steerforth danach wieder sah und er mir die Hand entgegenstreckte, da wurde der Schatten, der auf ihn gefallen war, zu Licht. Und ich konnte nur mit Beschämung und Verwirrung daran denken, dass ich an ihm, den ich so herzlich liebte, gezweifelt hatte. Aber nicht Agnes, sondern mir warf ich vor, ihm Unrecht getan zu haben. Das waren meine Gedanken, als wir in meinem Logis beim Abendessen saßen und wenig sprachen, bis er das Schweigen mit auffallender Lebhaftigkeit brach. Lass mich auf dein Wohl trinken, Gänseblümchen. Danke. Auf deine Gesundheit. Das ist dein Abendessen für einen Fürsten. Es schmeckt mir doppelt, denn ich war draußen auf dem Meer die ganze Zeit. Auf dem Meer? Ich denke, du kommst von Oxford. Ich komme aus Yarmouth. Ach so. Du warst gar nicht in Oxford. Aber es sind doch keine Ferien. Nein. Wie lange warst du in Yarmouth? Ungefähr 8 Tage. Und was machen Sie alle? Ist Emily schon verheiratet? Nein. Das hätten Sie dir doch mitgeteilt. Aber die Hochzeit wird ja wohl eines Tages stattfinden. Irgendwann. Ich habe die Leute wenig gesehen. Übrigens, dabei fällt mir ein, ich habe ja einen Brief für dich. Ach, von wem? Von deiner Kinderfrau. Warte, wo ist er denn? Dem Alten soll es nicht gut gehen. Ihrem Mann. Barkes, meinst du? Ja, das wird sie dir wohl schreiben. Hier ist er. Ich glaube, er ist hoffnungslos krank. Wie ich erfahren habe. Er ist noch genauer als früher und hält sein Geld fest. Und das alles für mich. Die gute, brave Seele. Damit ich nur für ihn nicht noch unnötig Geld ausgebe. Es ist schlimm, mein Herzenskind. Und ich werde mich bald für immer von meinem lieben Barkis trennen müssen. Ich wollte, dass du es weißt. Sei umarmt und geküsst. Von deiner alten Kinderfrau, Peggotty. Das ist eine schlimme Geschichte. Aber die Sonne geht jeden Tag unter und es sterben alle Minuten Menschen. Und wir dürfen über das gemeinsame Los nicht erschrecken. Und uns nicht aufhalten lassen auf unseren Wegen. Nein, im Gegenteil. Immer drauf. Über alle Hindernisse hinweg. Und dem Ziel entgegen. Welchem Ziel? Dem Ziel, dem man nun einmal zustrebt. Immer drauf. Ach so. Meinst du? Ich will dir etwas sagen. Ich werde hinfahren und meine alte Kinderfrau besuchen. Nicht, dass ich ihr helfen könnte, aber sie liebt mich so, dass mein Besuch dieselbe Wirkung haben wird. Ja, fein. Das kann nichts schaden. Willst du nicht mitkommen? Aber du kommst hier gerade von dort. Wie wäre es, wenn du erst übermorgen fährst und mich morgen besuchst? Ich muss nach Hause. Ich muss mich dort wieder einmal sehen lassen. Miss Dartle. Was Miss Dartle betrifft, so solltest du erst recht zu mir nach Hause kommen. Denn mir wäre es lieb, wenn du dich zwischen Rosa Dartle und mich stellst, um uns auseinanderzuhalten. Damit ihr euch nicht zu sehr liebt, wie? Also, wie ist das? Kommst du? Ja, gut. Dann komme ich morgen zu dir nach Highgate und reise übermorgen nach Yarmouth. Abgemacht. Als er ging, begleitete ich ihn bis auf die Chaussee, die damals abends sehr still war. Er war die ganze Zeit über in heiterer Laune. Und als wir voneinander schieden und ich ihm nachsah, wie er so straff und munter dahinschritt, dachte ich an seine Worte. Über alle Hindernisse hinweg und dem Ziel entgegen. Und ich wünschte zum ersten Mal, dass er ein seiner würdiges Ziel haben möge. Mr. Spenlow war etwas erstaunt gewesen, dass ich so bald Urlaub nahm. Da ich aber kein Gehalt bezog, war die Sache nicht weiter schlimm und Peggotty aufzusuchen war mir ein dringender Wunsch. Und so ging ich zunächst nach Highgate. Mrs. Steerforth war erfreut, mich zu sehen und auch Rosa Dartle. Was mir an ihr sogleich besonders auffiel, war die scharfe und unermüdliche Aufmerksamkeit, mit der sie allem, was zwischen Steerforth und mir vorging, folgte. Und als wir am Abend einmal allein waren, gab sie dem Gespräch eine Wendung, die mir heute noch recht beabsichtigt schien. Ihr Beruf ist wohl ein wenig trocken, Mr. Copperfield, dass Sie sich so viel Anregung und Abwechslung verschaffen müssen. Er ist in der Tat etwas trocken, Miss Dartle. Oh, es freut mich, das zu hören, weil ich mich immer gern belehren lasse, wenn ich nicht recht habe. Aber ist es nicht ein wenig viel? Nicht? Ich meine, für ihn, für James. Ich möchte es nur gerne wissen. Nimmt es ihn nicht ziemlich in Anspruch? Ist es nicht vielleicht die Ursache, dass er seine Besuche bei seiner blind in ihm vernarrten? Wie? Ich weiß nicht. Oh, ich stelle keine Behauptungen auf. Ich möchte mir nur eine Meinung bilden nach dem, was Sie mir sagen. Ich weiß nicht, ob Steerforth länger als gewöhnlich von zu Hause fortbleibt. Aber wenn dies der Fall sein sollte, so kann ich gewiss nicht dafür verantwortlich sein. Ich habe ihn vorgestern seit langer Zeit zum ersten Mal wieder gesehen. Wirklich? So? Also, was treibt er dann? Unser lieber Mr. James. Was treibt er? Worin stehen Sie ihm bei? Wenn Sie ehrenwert und treu sind, so verlange ich nicht, dass Sie Ihren Freund verraten sollen. Ich will bloß wissen, ob es Hass ist oder Stolz oder eine tolle Laune. Oder vielleicht eine Liebe oder sonst etwas, was ihn herumtreibt. Aber genug davon und schwören Sie mir, dass Sie nie über dieses Gespräch reden werden. Ich sah die Narbe auf ihrer Lippe aufgeregt gefärbt. Sonst war ihr Gesicht bleich. Später bei Tisch machte sie noch eine Bemerkung, die mir im Gedächtnis blieb. Die Stimmung zwischen ihr und Steerforth war den ganzen Abend über gereizt gewesen. Ich bin immer für Offenheit, Steerforth. Und auch das meine ich ganz offen und ehrlich. Wenn ich jetzt eine Frage stelle, ist es nur, um zu wissen, ob ich mich nicht irre. Rosa, Sie machen immer alles unnötig spannend und kompliziert mit Ihrer Art, nach etwas zu fragen. Nun, so will ich mich diesmal kurz fassen. Ich wollte nur wissen, ob Leute, die sich in ihrer Konstitution sehr ähnlich sind, mehr Gefahr laufen als andere, bei ernstlichen Zwistigkeiten in dauernde und bittere Feindschaft zu geraten. Ich sollte meinen, ja. Wirklich? Oh Gott! Nehmen wir zum Beispiel einmal an, zu einem solchen Beispiel kann man den unwahrscheinlichsten Fall annehmen, dass Sie und Ihre Mutter einen ernstlichen Streit hätten. Liebe Rosa, nehmen Sie ein anderes Beispiel. James und ich kennen unsere gegenseitigen Pflichten viel zu gut. Gott sei Dank. Oh. So, so, so. Gewiss. Würde das ein Hindernis sein? Natürlich wäre es das selbstverständlich. Es freut mich ordentlich, dass ich einfältig genug war, dieses Beispiel gewählt zu haben. Denn es ist tröstlich zu wissen, dass das Bewusstsein ihrer gegenseitigen Pflichten einen Streit verhüten würde. Ich danke Ihnen recht sehr. Ich musste diese Gespräche erwähnen. Denn ich hatte Grund, später daran zu denken. Als die ganze nicht wieder gut zu machende Vergangenheit mir klar geworden war. Und sie sollte mir sehr bald klar werden. Noch etwas war mir aufgefallen damals. Steerforth war sehr liebenswürdig zu Miss Dartle den ganzen Abend über. Und der bewegte sie sogar dazu, ein Lied zu singen, als wir drei allein waren und Mrs. Steerforth sich zurückgezogen hatte. Und als sie mit dem Lied zu Ende war, ging Steerforth auf sie zu und wollte sie in seine Arme schließen. Aber sie stieß ihn zurück und schlug ihn ins Gesicht. Als wir uns gute Nacht sagten, fragte ich ihn, ob er eine Vermutung habe, weswegen sie so seltsam gewesen sei zu ihm. Ach, das mag der Himmel wissen. Ich sagte dir schon, sie legt alles, sich selbst mit eingerechnet, auf einen Schleifstein und macht es scharf und spitzig. Nun ist sie ein scharfes Messer und man muss vorsichtig mit ihr umgehen. Sie ist immer gefährlich. Gute Nacht. Gute Nacht. Ehe du aufstehst morgen früh, dann bin ich schon fort. Oh. Ja. Dann bist du schon fort. Ich wollte dir noch etwas sagen. Etwas so Ernstes? Gänseblümchen. Du musst immer das Beste glauben von mir. Weißt du, wenn uns das Leben jemals trennen sollte. Aber wie redest du denn? Ich sehe dich doch bald wieder. Du sprichst, als sei dies ein Abschied für immer. Ich kenne nichts Bestes, Steerforth, und nichts Schlimmstes. Und ich liebe dich immer mit der gleichen Liebe. Gute Nacht. Gute Nacht. Lasst mich noch einmal an dieses Bild zurückdenken, wie ich dich verließ, Steerforth, um dich niemals mehr, möge Gott es dir verzeihen, wiederzusehen. Ich kam nach Yarmouth und gerade noch zurecht, um Mr. Barkis die Hand zum Abschied für immer zu reichen. Er starb und wir beerdigten ihn auf dem Friedhof und standen alle um seinen Sarg in der Gruft und Emily zitterte am ganzen Leibe. Als ich ihr die Hand gab, fühlte ich es. Am Abend dann... Ach, jetzt befällt mich ein finsteres Bangen und ich kann mich kaum überwinden, an das zu denken, was an jenem denkwürdigen Abend geschah. Und was ich vor meiner Fantasie wiederholen muss, wenn ich weitererzähle. Aber es würde nichts von dem, was geschah, besser, wenn ich es in der Vergangenheit ließe. Es ist geschehen und niemand kann es anders machen, als es ist. Meine alte Kinderfrau sollte mit mir am nächsten Tag wegen des Testaments, das ihr Mr. Barkis hinterlassen hatte, nach London reisen. Und wir gingen deshalb am Abend ins Haus oder besser in das Boot von ihrem Bruder, um Abschied zu nehmen. Mr. Peggotty hatte seine Abendpfeife geraucht, alles war zum Abendessen vorbereitet. Und Mrs. Gummidge hatte auch schon ihren Platz am Tisch eingenommen. Sie schien nicht grämlicher als sonst zu sein. Und sie wartete auf Ham und Emily, die sich offenbar beide verspätet hatten. Nach einer Weile stand Mr. Peggotty auf. Ich will doch lieber das Licht ins Fenster stellen, damit Sie den Weg besser finden. Und wissen, dass jemand da ist. Da sind Sie schon. Du siehst, liebe Peggotty, es hilft sehr schnell, wenn ich das Licht ins Fenster stelle. Das lockt Sie an. Du bist ein Kind. Herein. Nur herein mit euch. Du kommst allein. Und wo ist Emily? Ham machte eine Bewegung mit dem Kopf, als ob sie draußen stünde. Mr. Peggotty nahm das Licht aus dem Fenster, um es auf den Tisch zu stellen. Ham bewegte sich nicht und blieb in der Tür stehen. Komm herein und mach die Tür zu. Master Davy, wollen Sie einen Augenblick herauskommen und sich ansehen, was Emily und ich mitgebracht haben? Ich war etwas erstaunt, ging aber hinaus. Als ich an ihm vorbeiging, sah ich, dass er totenbleich war. Er schob mich hastig ins Freie und machte die Tür hinter uns zu. Master Davy. Oh, Master Davy. Ham. Ja, was ist denn, Ham? Aber um Gottes Willen, Ham, weint doch nicht. Sie ist fort. Fort? Auf und davon, Master Davy. Mein Ein und Alles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Master Davy. Ja, aber ja, wie ist denn das geschehen? Wie kann sie denn fortgehen? Das ist nicht möglich, Ham. Doch, sie ist fort. Master Davy, ihr seid ein gelehrter Mann. Ihr wisst, was recht und gut ist. Was soll ich drin sagen? Wie soll ich es ihm beibringen? In dem Augenblick sah ich die Tür aufgehen und versuchte, sie von außen zuzuhalten, um etwas Zeit zu gewinnen. Es war zu spät. Mr. Peggotty steckte den Kopf heraus und was weiter geschah, oh, ich werde es nie vergessen. Aber lass die Stimmen schweigen. Lass das laute Schreien und Wehklagen nicht noch einmal an mein Ohr dringen. Die armen Frauen, der arme Ham. Und der ärmste von allen, Mr. Peggotty. Er stand mit aufgerissener Jacke und zerrauftem Haar da, das Gesicht totenbleich und den Blick starr auf mich gerichtet. Und in der Hand hielt er einen Brief. Den Brief von ihr. Am Abend vorher unter Tränen geschrieben. Er hielt ihn mir entgegen. Lest. Lest langsam, damit ich verstehe, was ich nicht fassen kann. Wenn du, der du mich viel mehr liebst, als ich je verdiente. Wenn du, der du mich viel mehr liebst, als ich je verdiente, dies liest, werde ich weit weg sein. Wenn ich das geliebte Vaterhaus morgen früh verlasse, werde ich nie wieder zurückkehren. wenn er mich nicht als seine Gattin zurückbringt. Wenn du wüsstest, dem ich so oft Unrecht tat, was ich leide. Lieber ein gutes Mädchen, das meinem Onkel das werden kann, was ich ihm einmal war. Gott möge alle segnen. Wenn er mich nicht als seine Gattin zurückbringt und ich nicht für mich selbst bete, so will ich für euch alle beten. Meinen letzten Gruß dem Onkel, meine letzten Tränen, meinen letzten Dank ihm, der so viel Gutes an mir getan hat. Meinen letzten Gruß dem Onkel, meine letzten Tränen, meinen letzten Dank ihm, der so viel Gutes an mir getan hat. Lange nachdem ich aufgehört hatte zu lesen, stand er noch da und starrte mich an. Dann erst löste sich sein Blick von mir und sah von einem zum anderen. Wer ist es? Ich will seinen Namen wissen. Master Devi, bitte gehen Sie hinaus, damit ich ihm sagen kann, was ich ihm sagen muss. Aber Sie dürfen es nicht hören. Es durchzuckte mich. Und ich musste mich auf einen Stuhl setzen und war wie gelähmt. Und ein Schleier schien sich vor meine Augen zu senken. Ich will seinen Namen wissen. Seit einiger Zeit hielt sich manchmal ein Bedienter hier auf. Auch ein Herr war dabei. Beide gehörten zusammen. Littimer. Den Bedienten hatte man gestern mit Emily gesehen. Bitte, Master Devi, gehen Sie hinaus. Devi. Mein lieber armer Junge. Ich fühlte, wie sich Peggotys Arm um meinen Hals schlang, aber ich hätte nicht von der Stelle gehen können, und wenn das Haus über mir zusammengestürzt wäre. Ein Wagen und Pferde standen heute in aller Früh auf der Straße nach Norwich. Dorthin ging der Bediente. Und Emily war bei ihm. Sie stieg ein. Der andere saß schon drin. Und er ist der Mann. Um Gottes Willen, sag nicht, dass er Stierfrau sieht. Master Devi, es ist nicht eure Schuld. Ich spreche euch gewiss frei. Aber er heißt Steerforth, dieser verfluchte Schurke. Kein Laut, keine Träne und keine Bewegung verriet Mr. Peggotys Schmerz. Bis er plötzlich aufzuwachen schien. Ich will meine Emily suchen. Ich will meine Nichte suchen. Beruhige dich, Bruder. Mach es nicht schlimmer. Du magst sie suchen später, wenn du ruhiger geworden bist. Komm, setz dich zu mir. Master Davy, komm auch zu mir. Hem, lasst uns alles tun, was uns Mut macht und keine Unbesonnenheiten begehen. Du wirst sie suchen geben, Bruder. Das wirst du. Er ließ sich jetzt führen wie ein Kind. Und dann hörte ich ihn weinen. Und in meiner Verzweiflung über den verlorenen Freund und über das, was geschehen war, weinte ich mit. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hörten die dritte Sendung einer fünfteiligen Folge. Die Rollen und ihre Sprecher waren David Copperfield, Heiner Schmidt, Peggotty, Mila Kopp, Betsy Trotwood, Erika von Tellmann, Agnes Wickfield, Elisabeth Schwarz, Ham, Johannes Grossmann, Mr. Peggotty, Hans Mahnke, Emily, Christine Born, Martha, Tessie Kuhls, Mr. Barkis, Walter Prüssing. Steerforth, Jürgen Goslar. Mrs. Steerforth, Adelheid Sieg. Miss Dartle, Julia Costa. Mr. Spenlow, Wilhelm Kürten. Der Kellner, Walter Thurau. Mrs. Gummidge, Rita Plum. Mrs. Krupp, Uta Rücker. Der Erzähler war Heiner Schmidt. Musik, Enno Dugend. Ton und Schnitt, Walter Jost und Ursula Guggenberger. Regie führte Claire Schimmel.